8. Am Telefon meldet sich so der Angerufene. Что? Und der Anrufer meldet sich danach mit Что? Ist das Carlos? Eu, Carlos? Ich bin es. Sou eu. Wer? Quem? Wo bist du? Onde estás? Wie ist das Wetter dort? Como está o tempo aí? Ist es sonnig? Está sol? Also, na ja. Pois. Es regnet gerade. Está a chover. Es ist windig. Está vento. Neun. Brasilien. O Brasil.